Electric Kingdom. Ich habe mir Everest angeguckt, ein Katastrophenfilm oder ein Unglücksfilm, wie auch immer man das Ganze nennen will. Ein Adventurefilm, so könnte man es auch sagen. Ein Biopic, ein Drama. Alle diese Kategorien treffen auf Everest zu. Ich bin prinzipiell eigentlich kein großer Fan von Katastrophenfilmen, weil die meistens nicht besonders gut sind. Das jüngste Beispiel ist mit Sicherheit San Andreas. Man sieht diese Bilder, man hört die Geschichte und denkt, hey, das ist ein cooler Film. Und normalerweise floppt das Ganze und ist relativ langweilig. Bei Everest ist das nicht der Fall. Ich habe Everest in 3D gesehen, muss man nicht machen, ist aber auch nicht so nervend wie bei vielen anderen 3D-Filmen, die man in den letzten Jahren im Kino bewundern musste. Also es geht schon, aber definitiv nicht notwendig. Notwendig ist es aber, dass man sich diesen Film überhaupt anguckt. Für mich einer der besten Katastrophenfilme der letzten, ich sag mal, Jahre und mach so ein Ausrufe-Fragezeichen dahinter. Aber auf jeden Fall ein guter Film. Es gab nie so diesen Moment, ihr kennt das bestimmt, man sitzt im Kino und guckt mal auf die Uhr und denkt so, ja, jetzt könnte es vielleicht langsam aber sicher zum Ende kommen. Diese Momente gab es nie bei Everest. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großes Plus. Der Film wurde insgesamt sehr, sehr gut erzählt, ohne Längen, das habe ich ja gerade eben mitgeteilt. Man bekommt schnell ein gutes Gefühl dafür, wie sich die Leute damals gefühlt haben müssen. Also es ist ja so, dass der Film teilweise auf einer wahren Begebenheit basiert. Also was heißt teilweise, die Geschichte von Rob Hall, die stimmt so, aber natürlich wurde drumherum noch ein bisschen was Hollywood-like aufgebaut. Ich kannte die Geschichte von Rob Hall schon, ich habe mir das schon mal durchgelesen vor ein paar Jahren auf Wikipedia und war deswegen so ein bisschen gespoilert. Macht nicht den gleichen Fehler, guckt euch vorher nichts an, was irgendwas mit Rob Hall zu tun hat. Das würde euch den Film, glaube ich, dann nicht vermiesen, aber es würde halt einfach die Spannung so ein bisschen nehmen. Rob Hall wird gespielt von Jason Clarke, der mir da sehr, sehr gut gefallen hat. Ich bin nicht der größte Jason Clarke-Fan, muss ich eingestehen. Der wird ja auch inflationär momentan eingesetzt. Er hat zwar bei ein paar Filmen mitgemacht, die mir eigentlich gut gefallen haben, aber immer habe ich mir so gedacht, ach, könnte auch jemand anders spielen. Aber hier kann ich nichts Negatives sagen. Hat mir gut gefallen, Jason Clarke. Was mir auch gut gefallen hat, dass zwei meiner Lieblingscharaktere von House of Cards mit dabei waren. Zum einen Michael Kelly, das ist der Typ, der in den ersten zwei Staffeln die rechte Hand von, wie heißt er denn? Es ist ja wohl eine Frechheit, dass ich da auf den Namen nicht komme. Er hat auf jeden Fall die rechte Hand vom Präsidenten gespielt, Mr. Underwood. Ja, ihr wisst, wen ich meine. Der macht mit, dann macht Robin Clark mit, die ja die First Lady spielt bei House of Cards. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mir haben auch die vielen bekannten Hollywood-Schauspieler gefallen, die so mehr oder weniger Nebenrollen eingenommen haben. Unter anderem Keira Knightley war mit dabei. Dann natürlich, Everybody's Darling, sage ich fast schon. Jake Gyllenhaal. Und Josh Brolin, der sehr gut gespielt hat. Josh Brolin fand ich auch stark, hat Beck Waters gespielt. Auch den kennt man unter anderem aus diversen Dokus. Also diesen Beck Waters, den hat man mit Sicherheit, also wenn ihr Discovery Channel oder sowas habt, schon mal gesehen. Auch hier möchte ich nicht allzu viel spoilern. Wenn ihr diese ganzen Leute irgendwo schon mal gesehen habt, wenn ihr die Geschichte schon mal irgendwo gesehen habt, dann ist das hier für euch spannungstechnisch ein kleiner negativer Punkt, sage ich jetzt mal. Ja? Aber insgesamt funktioniert der Film hervorragend. Sollte man sich angucken, wie gesagt, lasst euch im Vorfeld nicht durch irgendwelche Dokumentationen spoilern. Dann macht der Film noch mehr Spaß. Ich gebe diesem Film, und haltet euch fest, 8 von 10 Punkten. Zuerst war ich geneigt, 7 von 10 zu geben. Dann habe ich mir aber gedacht, nee, diese 7 gibst du nur deswegen, weil du halt wusstest, wie das ganze Ding ausgeht. Ich war mit Tobi zusammen im Kino, der hat überhaupt keine Ahnung von der Geschichte hier und war völlig begeistert und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich nicht gespoilert gewesen wäre, dann wäre das ein 8 von 10 Film geworden und deswegen möchte ich hier diesem Film diese 8 Punkte auch zukommen lassen. Absolute Guckempfehlung, sage ich mal.